Kundgabe 3585. Empfangen durch Bertha Dudde am 22.10.1945. Letzte Willensprobe. Endlose Zeiten der Gebundenheit musste das Wesenhafte durchleben, das sich Gott widersetzte. Und nur eine kurze Phase ist ihm zur Probe seines Willens gegeben. Doch diese kurze Phase ist bestimmend für seinen weiteren Zustand, für sein Los in der Ewigkeit. Es ist der Gang durch die materielle Welt wohl qualvoll für das Geistige, weil es sich nicht frei nach seinem Willen betätigen kann. Im letzten Stadium dagegen ist sein Wille freigegeben, und daher erscheint ihm auch das Leben als Mensch nicht mehr unerträglich. Ja, zumeist fühlt es sich in diesem Stadium so wohl, dass es keine Anstalten trifft, es einzutauschen gegen ein freies Leben als Geist, ledig aller irdischen Materie und somit jeglicher Fessel, die das freie Geistige zuvor gebunden hielt. Und darum wird die letzte Willensprobe oft nicht bestanden und der endlos lange Gang der Aufwärtsentwicklung zuvor war vergeblich, wenn das Erdenleben noch zur Folge hat, dass das Wesenhafte sich rückentwickelt, dass es zurückfällt in die Hände seines Feindes, der seine Unfreiheit verschuldet hat. Und doch muss dem Geistigen diese letzte Probe auferlegt werden, weil es im völlig freien Willen Gott zustreben soll, wenn es frei werden und seine ursprüngliche Kraft zurückerhalten will. Es ist bei Beginn seiner Verkörperung als Mensch in einem Reifegrad, der seine restlose Freiwerdung gewährleistet. Also es kann ein jeder Mensch während des kurzen Erdenlebens sich der Macht des Gegners entwinden. Es sind ihm alle Möglichkeiten dazu geboten und auch Gottes Unterstützung ist ihm gewiss, so er sie nur verlangt. Doch zur Erprobung seines Willens muss auch dem Gegner die Macht zustehen, ihn, seinem Begehren gefügig zu machen, weil sonst von einem Willensentscheid nicht gesprochen werden kann. Und darum ist das Erdenleben reich an Kämpfen und Versuchungen, an Widerständen aller Art, die das Geistige überwinden muss und auch kann mit Gottes Hilfe. Also muss der Mensch die Hilfe Gottes bewusst in Anspruch nehmen. Ihm muss das Wissen zugeführt werden um eine Macht, die alles kann, was sie will, und alles will, was gut ist, weil sie in sich die Liebe ist. Es muss der Mensch glauben an diese Macht und sich mit ihr in Verbindung setzen und voller Verlangen, dieser Macht anzugehören, sie um Kraft bitten, das Ziel auf Erden zu erreichen. Dann wird er sich freimachen aus der Gebundenheit, weil die Liebe Gottes alles ergreift, was sich bewusst und im freien Willen ihr wieder zuwendet, wie es sich einst im freien Willen von ihr abgewandt hat. Diese letzte Willensprobe muss das Geistige bestehen, und dazu ist ihm das Erdenleben gegeben, auf dass es endgültig frei werde von der Gegenmacht Gottes und wieder seinen Urzustand erreicht, dass es als Lichtwesen innig verbunden ist mit Gott, von dem es einst ausgegangen ist. Amen.